Ich darf wohl fragen, Nathan, wer euch da verließ? Och, ihr kennt ihn doch wohl nicht. War es nicht die gute Haut, der Leinbruder, des sich der Patriarch so gern zum Stöber bedient? Ja, kann sein. Beim Patriarchen ist er allerdings. Hat er euch von mir denn nichts gesagt? Ach, von euch? Nun namentlich wohl nichts. Er weiß ja wohl auch schwerlich euren Namen. Von einem Tempelherrn freilich hat er mir gesagt. Und was? Na, womit er euch doch ein für allemal nicht meinen kann. Wer weiß. Lass doch nur hören. Ja, dass mich einer bei dem Patriarchen angeklagt. Euch angeklagt? Das mit seiner Gunst ist erlogen. Hört mich, Nathan. Ich bin nicht der Mensch, der irgendetwas abzuleugnen imstande wäre. Was ich tat, das tat ich. Doch bin ich auch nicht der, der alles, was er tat, als wohlgetan verteilt gehen möchte. Hört mich, Nathan. Ich bin des Laienbruders Tempelherr, der euch verklagt soll haben. Allerdings, ihr wisst ja, was mich wurmisch machte, was mein Blut in allen Adern sieden machte. In dieser Gärung schlich mir Daya nach und warf mir ihr Geheimnis an den Kopf, das mir den Aufschluss eures rätselhaften Betragens zu enthalten schien. Wie das? Ich bildete mir ein, ihr wolltet, was ihr einmal nun den Christen so abgejagt, an einen Christen wieder nicht gern verlieren. Und so fiel mir ein, euch kurz und gut das Messer an die Kehle zu setzen. Ja, kurz und gut! Ja, bitte, wo steckt das Gute? Ja, allerdings, ich tat nicht recht. Ihr seid wohl gar nicht schuldig. Die Närrin Daya weiß nicht, was sie spricht. Ist euch gehässig. Kann sein. Ich bin ein junger Laffe, der immer nur an beiden Enden schwärmt. Bald viel zu viel, bald viel zu wenig tut. Auch das kann sein. Kurz, ich ging zum Patriarchen, hab euch aber nicht genannt. Ah, das ist erlogen, wie gesagt. Ich hab ihm bloß den Fall ganz allgemein erzählt, um seine Meinung zu vernehmen. Auch das hätte unterbleiben können, ja doch. Denn ja, kannte ich nicht den Patriarchen schon als einen Schurken? Die Schurkerei des Patriarchen, die so ähnlich immer sich erhält, hat mich des nächsten Weges wieder zu mir selbst gebracht. Denn hört mich, Nathan, hört mich aus. Gesetzt, ihr wisst auch euren Namen. Er kann euch ja das Mädchen nur nehmen, wenn sie niemand ist als euer. Er kann sie doch aus eurem Hause nur ins Kloster schleppen. Also, gebt sie mir. Gebt sie mir und lasst ihn kommen. Er soll's wohl bleiben lassen, mir mein Weib zu nehmen. Gebt sie mir geschwind. Sie sei nun eure Tochter oder sei es nicht. Sei Christin oder Jüdin oder keines. Gleich viel. Ich werde euch weder jetzt noch jemals sonst in meinem ganzen Leben darum befragen. Ich habe es euch oder wem es sonst zu wissen ziemt, noch nicht geleugnet, dass sie eine Christin und nichts als meine Pflegetochter ist. Warum ich's aber ihr noch nicht entdeckt? Darüber brauche ich nur bei ihr mich zu entschuldigen. Ja, das sollt ihr auch bei ihr nicht brauchen. Gönnt ihr doch, dass sie euch nie mit anderen Augen darf betrachten. Gebt sie mir. Ich bitte euch, Nathan, gebt sie mir. Ich bin's allein, der sie zum zweiten Male euch retten kann und will. Na, konnte. Nun auch nicht mehr. Es ist damit zu spät. Wieso? Zu spät? Ja, dank sei dem Patriarchen. Dem Patriarchen? Dank hätte der bei uns verdienen wollen? Wofür? Dass wir nun wissen, wem sie anvertraut, verwandt nun wissen, wessen Händen sie sicher ausgeliefert werden kann. Das Dank ihm, wer für mehr ihm danken wird. Aus diesem müsst ihr sie nun auch erhalten. Und nicht aus meinen. Was dir alles zustößt, armer Rächer. Und wo sind sie, diese Verwandte? Und wer sind sie? Er besonders hat ein Bruder sich gefunden, bei dem ihr um sie werben müsst. Ein Bruder. Was ist er, dieser Bruder? Ja. Ein braver Mann, bei dem sich Recher gar nicht übel wird befinden. Doch ein Christ. Ich weiß zu Zeiten auch gar nicht, was ich von euch denken soll. Nehmt mir's nicht ungut, Nathan. Wird sie nicht die Christin spielen müssen unter Christen? Und wird sie, was sie lang genug gespielt, nicht endlich werden? Und das kümmert euch so wenig? Dem ungeachtet könnt ihr sagen, ihr, dass sie bei ihrem Bruder sich nicht übel befinden werde? Denk ich, hoffe ich, er wird sich unserer Liebe noch immer wert genug behaupten. Von meiner Liebe sagt das nicht. Denn die lässt nicht sich unterschlagen, nicht. Es sei auch noch so klein. Auch keinen Namen. Doch halt, argwohnt sie bereits, was mit ihr vorgeht? Ah, möglich, möglich. Ob ich schon nicht wüsste, woher. Sie soll, sie muss in beiden Fällen, was ihr Schicksal droht, von mir zuerst erfahren. Bleibt, bleibt, bleibt. Ihr trefft sie nicht. Sie ist bei Sitta, bei des Sultans Schwester. Und wollt ihr da bei ihnen zugleich den Bruder finden, dann kommt nur mit. Den Bruder? Welchen? Sitas oder Rechers? Leicht. Oho, beide. Kommt nur mit! Ich bitte euch, kommt!